Frau Krüger? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Danke, jetzt fehlt nur noch Ihr Gast. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Das Türsignal leuchtet ab. Medienstiftung Bönninghausen. Hörspiel von Ernst Gethmann. Frau Dünker ist dran. Die lässt uns ausreden. Hoffentlich. Gestriezt hat uns der Herr Bauklohe. Gestern? Bauklohe, der Künstler. Bauklohe, ein Künstler? Er hält sich für einen. Aber nur er. Ein pechrabenschwarzer Tag. Man legt sich ins Zeug und ist längst weggeschaltet. Rotlicht an, Rotlicht aus. Als spielte ein Kind an einem Schalter herum. Du warst nicht konzentriert, das hat er gemerkt. In meinem Alter. Immer nur presto, presto. Die Schaltkonferenz kann beginnen. Herr Windhöfel, bitte melden Sie sich. Herr Windhöfel, nicht erreichbar. Herr Dr. Vosswinkel, übernehmen Sie bitte. Hier, Dr. Vosswinkel. Hier ist Windhöfel. Entschuldigung, Frau Dünker, ich musste erst mein Fenster schließen. Ist es bei Ihnen auch so schwül wie in Höxter? Schwül? Nein, nein, hier im Siegerland hat es sich über Nacht abgekühlt. In Höxter haben wir jetzt schon über 30 Grad. Schweißtreibend, sage ich Ihnen. Quer vor Ort hier. Wir hatten gegen morgen einen Pfund Gewitter. Man kann es jetzt gut aushalten im Ruhrgebiet. Ich beneide Sie, Herr Querfurt. Ihr spricht Küfer. Lassen Sie uns doch zur Sache kommen. Herr Bauklohe, hören Sie uns? Hier ist Bauklohe, ich höre Sie gut. Wollen Sie auch etwas zur Wetterlage im Münsterland wissen? Ei, ei, ei, ei. Was ist? Frau Dünker und die Technik. Frau Krüger, Herr Schnurbusch ist eingetroffen. Ich erwarte ihn. Also, erstens Auffächerung. Antrag Querfurt. Zweitens Technikprobleme. Antrag Küfer. Haben Sie noch weitere Vorschläge? Ich möchte kurz über ein Gespräch informieren, das ich vor ein paar Tagen mit Lutz Rösmann geführt habe. Herr Rösmann ist Redakteur beim Rundfunk. Ich bin sicher, es wird Sie interessieren. Naja, das nehmen wir unter Verschiedenes, Herr Bauklohe. Danke, Herr Windhöfel. Ich bezweifle, dass wir das Programm durchziehen können bei den Temperaturen. Herr Dr. Vosswinkel, ich kann Sie beruhigen. Das Gewitter schafft es heute bestimmt noch bis an die Weser. Also bitte, Top 1, Auffächerung. Frau Krüger, Herr Schnurbusch ist wieder bei mir im Koordinationszentrum gelandet. Oh je, die Doppeltür. Ich komme ihm entgegen. Immer noch kein Name. Die ganze Woche über bin ich Klein A. Wenn schon Abkürzungen, dann wenigstens Groß A wie Anna. Und Groß B. Wie Bruno. Klein A heißt anonym. Ernsthaft? Klein B heißt brav. Ach so. Oder beliebt? Dann schon eher bieder. Nein. Blöd. Das war Papier. Ja? Raschle so viel du willst, aber bitte nicht, wenn ich mich konzentriere. Ich habe nicht geraschelt. Ich verkrampfe und warte nur noch auf dein nächstes Rascheln. Da auf dem Tisch liegt mein Manuskript. Meine Hände reichen nicht mal bis zur Tischkante. Ich bin nämlich weitsichtig. Du bist seit 30 Jahren weitsichtig. Also wie kann ich rascheln? Früher stand dein Manuskript immer auf einem Notenständer. Ich konnte aus deiner Entfernung nicht mal die Zeilen erkennen, geschweige die Buchstaben. Schluss damit! Stiftung Bönninghausen-Krüger. Einen Moment bitte. Entschuldigen Sie, Herr Schnurbusch, bitte nehmen Sie Platz. Unterzeichnen Sie schon mal das Papier, das vor Ihnen liegt. Da bin ich wieder. Was kann ich für Sie tun? Sie sind es. Von woher rufen Sie denn an? Ach so, Sie sind noch zu Hause? Ja, der Gast ist eingetroffen. Eine Plombe? Wie ist denn das passiert? Brötchen, ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Schmerzen? Oh, dann werden Sie ja heute nicht kommen können. Ja, versuchen Sie es. Gut, ich drücke Ihnen die Daumen. Pardon, das war unser Autor. Jetzt bin ich für Sie da, Herr Schnurbusch. Amsterdam. Ein niederländischer Schauspieler hat sich so überzeugend in seine Rolle als streitsüchtiger Ehemann hineinversetzt, dass er von Zuschauern krankenhausreif geschlagen wurde. Wie die Zeitung De Telegraaf berichtete, war der 32-Jährige zusammen mit einer Partnerin in einem Theaterrestaurant aufgetreten. Ohne Ankündigung betraten die beiden als streitendes Ehepaar die Gaststätte. Nach einer Viertelstunde erhoben sich drei Gäste, um der Frau zu Hilfe zu kommen. Mit ein paar gezielten Schlägen setzten sie den vermeintlichen Bösewicht außer Gefecht. Der Schauspieler musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort stellten die Ärzte eine Gehirnerschütterung und einen ausgerenkten Kiefer fest. Der misshandelte Künstler hat die drei Gäste wegen Körperverletzung angezeigt. Psst! Na? Kann es sein, dass er vorhin gerasselt hat? Der Sprecher? Quatsch! Aber der knödelt. Wer so knödelt, der raschelt auch. Das ist unser Sprecher, der oberste Eiken. Der hat noch nie geknödelt. Oh, der war das? Vielleicht ist er erkältet, aber ich habe nichts davon gehört. So, und jetzt versprichst du mir, dass du das Wort rascheln nicht mehr in den Mund nimmst. Ich verstehe nicht, wie sich Schauspieler so aufdrängen können. Bühne ist Bühne und Restaurant ist Restaurant. Ich verstehe nicht, weshalb der klagt. Das Publikum war ahnungslos, er hat überzeugend gespielt. Die Prügel waren doch sein Beifall. Das verstehe ich nicht, Herr Küfer. Herr Bauklohe, ich habe jetzt keine Gelegenheit mehr nachzuschlagen, aber ich versichere Ihnen, es ist so. Ein Fächer, der sich öffnet, entfaltet sich. Auffächern bedeutet eben nicht entfalten, sondern in Fächer unterteilen, gliedern. Dann hätte ich ja immer die falsche Bedeutung im Kopf gehabt. Ja, haben Sie. Meine Herren, Ihr Geplänkel weist auf eine kleine Tücke in unserer Sprache hin, das Homonym. Ach, bitte jetzt aber kein Kolleg über Homonyme, Herr Dr. Voswinkel. Es ärgert mich, der Einzige von uns zu sein, der das Wort offenbar falsch gebraucht hat. Abgeleitet, Herr Bauklohe. Falsch abgeleitet. Auffächerung, da habe ich Frischluft assoziiert. Gewagte Dekolletés, den Sonnenkönig, Watteau. Und da kommen Sie mir mit Schubladen. Ein R? Schnur wie Leine? Wie Leine, richtig. Ein kleiner Wald mit Bäumen wie an der Schnur gezogen. Busch, ja. Aber Busch ist nicht nur das Wäldchen, auch der niedrige, verwilderte Wald. Also, keine Bäume wie an der Schnur gezogen. Unsere namenskundliche Erörterung wundert mich, Frau Krüger. So? Manfred Schnurbusch, dachte ich, sei Ihnen ein Begriff. Bestimmt haben auch Sie mal zu meinen Lesern gezählt. Ein Autor? Kann man so sagen. Ein freier Mitarbeiter? Gewissermaßen. Aber für den Kinderfunk haben Sie nicht geschrieben. Ein Autor, der für das Radio schreibt, hat gewöhnlich Hörer, keine Leser. Aber wem sage ich das? Sie waren ja lange genug Redakteurin. Sie kennen mich? Ich habe jahrzehntelang den Rundfunk begleitet. da nimmt man so manchen zur Kenntnis. Und mittlerweile sind Sie ja fast eine Berühmtheit. Sie übertreiben. Außerdem recherchiert man ein wenig. Berufsethos. Das verliert sich nicht. Also, meine Herren, ich bitte um Abstimmung. Wer ist für Auffächerung? Wer ist dagegen? Also, ich bin dagegen. Ich rufe Sie wie immer einzeln auf. Herr Küfer, bitte. Wie gesagt, dagegen. Unsere Arbeit in der Stiftung braucht Spielraum für das Experiment, für den spontanen Einfall. Wie wären wir denn sonst auf alle unsere Projekte gekommen? Doch weil wir uns nicht reglementiert haben. Herr Baukloh, bitte. Unter dem Vorbehalt, dass Auffächerung tatsächlich das bedeutet, was hier allgemeiner Sprachgebrauch ist, bin ich selbstverständlich auch dagegen. Herr Küfer, danke für die Aufklärung. Ich hätte sonst ahnungslos gegen meine eigenen Interessen gestimmt. Herr Dr. Vosswinkel? Dafür. Wir kommen nicht umhin, die Abläufe zu straffen. Auch kreative Prozesse bedürfen einer festen Struktur. Deshalb dafür. Allein schon zur Chaosbegrenzung. Herr Querfurz, bitte. Was ich schon immer gefordert habe. Korsettstangen einziehen, Zeit sparen, Redundanz mindern. Also dafür. Ich stelle fest, mit meiner Stimme ist die Mehrheit für Auffächerung. Ich fordere Sie auf, bis zur nächsten Schaltkonferenz konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Moment, Herr Windhöfel. Sie haben mich noch nicht gefragt. Ich bin mit Herrn Küfer und Herrn Bauklohe gegen Auffächerung. Meiner Meinung nach denken Sie noch zu sehr in Rundfunkkategorien. Wie soll denn gegliedert werden? Nach Themen oder etwa mit der Stoppuhr? Da können Sie ja Gleichformate einführen. Aber das ist doch absurd. Wir arbeiten an einer akustischen Kommunikation. Die kann man nicht in Fächer stopfen. Die läuft sowieso, wie sie will. Beziehungsweise wie der Koordinator sie laufen lässt. Frau Dünker, wo bitte steht in der Stiftungssatzung geschrieben, dass ein Koordinator Stimmrecht hat? Herr Windhöbel, das müssen Sie sofort klären. Ich hätte meine Türen öffnen müssen. Habe ich versäumt. Mein Fehler. Das war schon ein besonderes Erlebnis. Man geht auf weicher Unterlage durch ein stilles Haus. Man klopft an Türen, niemand reagiert. Man weiß, man wird erwartet, aber es ist niemand da. Klopfen hört man nicht. Und öffnen kann man nicht. Alle Türen sind gepolsterte Doppeltüren mit Knauf. Deshalb das Gefühl, man ist in einem leeren Gebäude. Dieses Gefühl hat man auch hinter den Türen. Jeder, der allein in einem Raum ist, kommt sich vor, als sei er allein im ganzen Haus. Auf dem Flur war es jedenfalls unheimlich. Zumal ich mir vorgestellt hatte, das Haus sei voll mit Stimmen, Geräuschen und Musik. Ist es ja auch. Aber nur in den Räumen. In jedem sind Lautsprecher. Ach so. Den Bauklohe kann ich ja nicht verstehen. Gestern noch hier in Böninghausen, heute meldet er sich aus dem Münsterland. Wer wird da zu Hause sein? Wenn ich am nächsten Tag noch einen Termin habe, dann bleibe ich doch am Ort. Die Koordinatoren fahren immer gleich nach Hause. Frag mich nicht, warum. Ich schätze, denen ist das Telefon vertrauter als das Mikrofon. Wir hätten es hier viel angenehmer. Ich habe das am eigenen Leibe erfahren müssen. Wieso müssen? Du wolltest doch nach Soest. Weil meine Tochter gebettelt und gebettelt hat. Aber wenn man sich wochenlang nur in diesem Bunker aufhält, kann man sich nicht mehr vorstellen, wie es da draußen ist. Ob du dich bewegst oder still sitzt, du bist in Schweiß gebadet. An Schlaf war überhaupt nicht zu denken, als ob die Sonne nur ihr Licht ausgemacht hätte, aber nicht ihre Heizung. Wir haben uns gute Nacht gesagt, wir sind todmüde ins Bett gefallen, keine 2 Stunden, und wir saßen alle wieder auf der Terrasse. Gib zu. Die Telefonstimmen ärgern dich. Die habe ich schon im Radio gehasst. Das fade Gewisper. Entweder Telefon oder Mikrofon. Diese Albernheit wäre ja nicht nötig, wenn die Herren geruhten, ihre Konferenzen hier abzuhalten. Frau Krüger, war das nicht die Stimme von Anna Brakelmeier? Das waren die Stimmen von Anna Brakelmeier und Bruno Richter. Ach, das war Bruno Richter. Den habe ich ja gar nicht erkannt. Aber Herr Schnurbusch, als Radiobegleiter müssten Sie an und für sich Bruno Richters Stimme im Ohr haben. Kaum einer war im Rundfunk häufiger zu hören als er. Ja, ja, das habe ich auch. Ich war verwirrt. Ich gestehe, ich hatte von Jugend auf ein Faible für Anna Brakelmeier in ihren Filmen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sie hier bei Ihnen mitarbeitet. Die beiden arbeiten sehr gern bei uns. Das überrascht mich aber. Positiv, meine ich. Sehr positiv. Herr Querfurt, die Anzeichen trügen nicht. Ihr Gewitter wird uns bald erreichen. Na, dann machen Sie sich auf einiges gefasst. Hier in Erkenschwiek hat es mächtig gerummelt. Der Kollege Windhöfel scheint nicht fündig zu werden. Sorry, die Unterbrechung geht auf meine Kappe. Aber ich möchte unbedingt geklärt haben, ob ein Koordinator, der weiß Gott mit wichtigen Dingen beschäftigt ist, Stimmrecht besitzt. Der müsste ja seine Arbeit tun und sich gleichzeitig an der Konferenz beteiligen. Wie soll er das denn bewerkstelligen? Ach, warum ist das denn so wichtig für Sie, Herr Dr. Vosswinkel? Sie haben doch noch nie koordiniert. Ich bin auch diese ewigen Pattsituationen leid. Wir kommen ja überhaupt nicht weiter. Nun sollten Sie aber mal deutlich werden, lieber Herr Dr. Vosswinkel. Interessieren Sie die Pattsituationen oder die Rechte des Koordinators? Beides, lieber Herr Bauklohe. Aha, Sie wollen also, dass der jeweilige Koordinator von Entscheidungen ausgeschlossen wird. Will er das, Herr Bauklohe? Ich kann seinen Vorstoß nur so interpretieren, Herr Querfurt. Wollen Sie das, Herr Dr. Vosswinkel? Ich will, dass hier seriöser gearbeitet wird. Seriöser und vor allem effektiver. Wir haben ein Ziel und wir sind noch weit davon entfernt. Wenn diese Abstimmungspraxis rechtens ist, dann treten wir noch lange auf der Stelle. Das kann Ihnen doch weder entgangen noch gleichgültig sein. Ich ahne, warum Sie sich vor dem Job des Koordinators drücken. Ich habe schon gerätselt. Mir war nur eingefallen, dass für jemanden aus Höxter wohl Böninghausen keine Adresse ist. Ich möchte die Unterbrechung der Konferenz nutzen, um einen Vorschlag zu machen. Wären Sie damit einverstanden, die Bezeichnung Koordinator durch Regisseur zu ersetzen? Ich denke, der Titel wäre der Tätigkeit eher angemessen. Außerdem ist Koordinator ein Wortungetüm für mich. Wir sind wieder dran. Extemporierst du? Schwimmst du? Du klingst anders. Ich? Nicht nach Rolle. Was habe ich denn heute für eine Rolle? Die Rolle der Schauspielerin. Du klingst aber auch anders. Ich spreche meinen Text. Ich extemporiere nicht. Sonst müsstest du ja auch extemporieren. Stimmt. Sie haben den Rundfunk begleitet, sagten Sie. Ich nehme an, journalistisch. Richtig. Ein Mann der Medienseiten. Gewissermaßen. Noch tätig? Sporadisch. Wollen Sie über uns berichten? Das kommt darauf an. Es hat mich neugierig gemacht, was ich über Sie gelesen habe. Nun will ich mich überraschen lassen. Assen. Der Fred Feuersteins-Slogan »Jababa Dabba Du« hat einen niederländischen Piloten ins Gefängnis gebracht. Der Flieger mit dem Spitznamen »Captain Feuerstein« hatte das Titellied der Comicserie über Funk gesungen und dabei die Frequenz der Flugsicherheit blockiert. Der Kontakt zwischen dem Flughafen Groningen und anderen Flugzeugen war für 20 Minuten unterbrochen. Der Pilot erhielt 4 Monate Haft. Radio aus dem Cockpit. 20 Minuten lang. Das war wohl eine ganze Sendung. Ich habe mal einen Straßenbahnfahrer erlebt. Der sang die Namen aller Haltestellen und frotzelte zwischendurch die Fahrgäste an. Ein wahrer Entertainer, sag ich dir. Die Leute haben sich gebogen. Leider verrät die Meldung nichts über die Sangesqualitäten des Piloten. Apropos, ich nehme das Knödeln zurück. Knödeln. Manchmal kannst du richtig fies werden. Der oberste Eiken hat mal zur Crème de la Crème der Nachrichtensprecher gehört. Ich habe ihn heute nicht erkannt. Kommt vor. Du bist hier nicht die einzige Berühmtheit. Bilde dir das bloß nicht ein. Geschenkt. Ich weiß doch, welche Berühmtheit mir Tag für Tag gegenüber sitzt. Den Haag. Der Flughafen der niederländischen Stadt Groningen hätte einem Piloten und Fluglehrer kein Flughafenverbot erteilen dürfen, nur weil er über Funk immer wieder die Titelmelodie der Zeichentrickserie Fred Feuerstein trällerte. Das entschied eine Berufungsinstanz in Den Haag. Da hörst du es, der Mann muss klasse sein, wie dein Straßenbahn-Entertainer. Vermutlich war sein Anwalt klasse. Qualität stimmt zwar nicht um, aber milde, kein Zweifel. Du glaubst doch nicht etwa, dass der seinen Richtern vorgesungen hat? Was ist das denn? Ein kurzer Blick nach draußen. Wie bitte? Nur eine Vergewisserung. Ach so, das war vom Band. Nein, das war von draußen. Wir haben einige Außenmikrofone installieren lassen. Ja? Wozu? In diesem Haus muss man sich manchmal vergewissern, ob draußen noch Leben ist. Aber so plötzlich und brutal. Herr Schnurbusch, Ihnen ist jetzt schon der Maßstab abhanden gekommen. Das ist der derzeitige Lärmpegel außerhalb dieses Hauses. Das stimmt nicht, Herr Dr. Vosswinkel. Solange ich Sie kenne, regen Sie sich auf, wenn Ihr Votum unterliegt. Sie verwinden kein Patt und erst recht keine Niederlage. Hören Sie auf, Herr Querfort! Oh, dann sagen Sie mir doch mal einen Grund, warum Sie sich nicht als Koordinator zur Verfügung stellen. Ich verbitte mir die Frage! Das ist meine Sache! Nein, das ist auch unsere Sache. Wir müssen Sie nämlich ersetzen. Meine Herren, mäßigen Sie sich bitte. Denken Sie an die arme Frau Dünker in der Regie, die ihr Geschrei auf dem Kopfhörer hat. Herr Küfer, Sie sprechen ganz selbstverständlich von Regie. Das geht doch nicht. Sie haben nur einen Vorschlag zur Umbenennung gemacht. Ich mache einen Gegenvorschlag. Wir nennen den Koordinator schlicht Diensthabenden. Alles andere wäre doch Etikettenschwindel. Nach 32 Jahren Regietätigkeit beim Funk weiß ich, wovon ich rede. Was? 32 Jahre Regietätigkeit? Bei welchem Sender denn? Kann nicht sein, den habe ich früher nicht gekannt. Behaupte nicht, du kanntest alle Regisseure. Alle nicht, aber die meisten, die besten. Der Mann ist ein Schwindler. Sei still. Das kannst du nicht laut sagen. Ich frage mich die ganze Zeit, die beiden Schauspieler, improvisieren die? Nein, Sie haben Text. Ich war sicher, wir hätten Ihr Privatgespräch belauscht. Es war mir schon peinlich. Sie haben durchweg Text. Sie sind ein fester Bestandteil der Stiftung Böninghausen. Unser Autor schreibt Ihnen Dialoge, wie sie heute zu hören sind. Manchmal erhalten Sie auch Textpassagen aus der Literatur. Je nach Projekt. Einmal glaubte ich, den Worten von Herrn Richter entnehmen zu können, dass er und Frau Brackelmeier in diesem Haus nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen. Nein, sie übernachten, wenn sie für uns arbeiten, selbstverständlich in einem Hotel am Ort. Komisch. Ich hatte einen anderen Eindruck. Wie soll ich das verstehen, Herr Windhövel? Ich habe keinen Hinweis gefunden, Herr Dr. Voswinkel. Es bleibt Ihnen unbenommen, eine Eingabe zu machen. An den Vorstand oder den Beirat? So einen Fall hatten wir noch nicht. Es dürfte sich aber wohl um eine Satzungsänderung handeln. Nein, Satzungserweiterung, Herr Windhövel. Meines Wissens ist dafür der Beirat zuständig. Herr Dr. Voswinkel, geben Sie doch endlich Ruhe. Sie halten den Betrieb schon lange genug auf. Diese Herren von der Schaltkonferenz, welche Aufgaben haben Sie? Die Konferenz findet unregelmäßig, je nach Bedarf statt. Sie soll Strukturen finden für das, was in der Stiftung geschehen soll, und nach Wegen suchen, wie es realisiert werden kann. Alle Teilnehmer sind erfahrene Rundfunkleute. Oder, wie man früher sagte, alte Funkhasen. Da fällt mir ein, jemand sprach von Spielraum für das Experiment. Herr Küfer, ja? Das ließ mich aufhorchen. Grundsätzlich, Herr Schnurbusch, ist das Ganze ein Experiment. Vergessen Sie nicht, unser System basiert darauf, dass hier jeder zuhören, aber dass auch jedem zugehört werden kann. Es ist eine völlig neue Situation für uns. Wir sind gewissermaßen Sender und Empfänger in einer Person. Frau Brackelmeier, Ihr Einsatz. Frau Dünker, uns ist das Mineralwasser ausgegangen. Bruno Richter ist noch nicht wieder bei Stimme. Sie wissen ja, wo es steht. Lassen Sie sich Zeit. Herr Richter, Bruno Richter, den Schwindler nimmst du zurück. Und wenn du wieder bei Stimme bist, dann ist deine Entschuldigung fällig. Schwindler. Ich kenne keinen Schauspieler, den ich so oft besetzt habe wie dich. Herr Querfort, hören Sie auf! Er spricht seine Rolle. Das war doch ein Inside-Joke. Aber nicht auf meine Kosten, vor einem Gast. Das überrascht mich. Ein Konferenzteilnehmer wendet sich an Herrn Richter. Hier kann sich jeder an jeden wenden. Das heißt, alle können einander hören. So ist es. Ach, und man muss immer dabei sein? Wenn man will, kann man sich auch ausschalten. Bemerkenswert. Alle sind sozusagen kurzgeschlossen. Sozusagen. Sehr interessant. Das nennen wir akustische Kommunikation. Ja, ja, ja. Und der Koordinator regelt sie. Genau. Sagen Sie, stimmt es, was man lesen konnte, Ihrer Stiftung läge ein Lottogewinn zugrunde? Es wurde ja sogar gemutmaßt, Sie hätten den Jackpot geknackt. Sieh an, ein Leser der Yellow Press. Sie haben es nicht dementiert. Unsinn, so eine Schmonzette werde ich doch nicht dementieren. Ich könnte mir denken, dass der Zeitungsartikel Begehrlichkeiten geweckt hat. Davon weiß ich nichts. Es hieß auch, Sie hätten sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffes vom Seefunksystem inspirieren lassen. Herr Schnurbusch, ich habe noch nie in meinem Leben einen Lottoschein ausgefüllt. Ein Kreuzfahrtschiff kenne ich nur abgebildet. Und vom Seefunksystem verstehe ich nichts. Genügt Ihnen das? Rhetorische Frage. Es muss mir genügen. Frau Dünker, meine Herren! Über Höchster tobt das erwartete Gewitter. Ich muss mich schnellstens ausklinken. Das können Sie mir nicht erzählen, Frau Krüger. Eine Kinderfunkredakteurin und so ein Anwesen. Das ist in einem Arbeitsleben nicht zu schaffen. Sie unterschätzen, wozu man fähig ist, wenn man sich einen Traum erfüllen will. Und was Sie gar nicht bedenken, das ist ein ganz spezielles Haus. Eben. Deshalb wurde ja so viel spekuliert. Könnten Sie sich vorstellen, zwischen diesen schalldichten Wänden zu leben? Schwerlich. Da haben Sie es. Deshalb stand das Haus so lange zum Verkauf. Ich denke, seinen heutigen Zustand haben Sie herstellen lassen. Irrtum. Ich habe hier keinen einzigen Stein versetzt. So, nun entschuldige dich. Ich denke gar nicht daran. Sturkopf. Er hatte mir den Schulmeister versprochen. Ich hatte mir den Termin freigehalten. Den Schulmeister, meine Lieblingsrolle auf der Bühne. Die im Radio sprechen, das wär's gewesen. Aber dann kam nichts mehr von ihm. Papier! Du hast dich aufgestützt. Du hast den Tisch und dein Skript berührt. Merkst du nicht, dass du uns beide mit deinem Papiertick zu Pausenclowns machst? Das sind unsere Rollen. Wir spielen heute die Pausenclowns. Ich mag die Rolle. Aber sobald es raschelt, bin ich raus. Deine Papiernummer hat einen Bart. Das ist nicht meine Nummer. Das bin ich. Versteh das mal. Ich bin vorbelastet. Meine Mutter hat mich nie auf der Bühne gesehen. Nicht ein einziges Mal. Warum nicht? Sie fürchtete, ich könnte einen Hänger haben. Na und? Sie im Publikum. Und ich in Schwierigkeiten. Oi, oi. Du auf der Bühne in Schwierigkeiten? Das wäre mir neu. Mein Vater war noch schlimmer. Er spielte hochbegabt Klavier, aber er hat niemals ein Konzert besucht. Er war fest davon überzeugt, in Panik zu geraten, wenn im Orchester jemand seinen Einsatz verpatzen würde. Ist das wahr? Ja. Deshalb stand doch bei uns zu Hause das erste Grammophon von ganz Cottbus. Es hätte auch als Bordell genutzt werden können. Zu abgelegen, zu mühsam zu erreichen, zu unwirtlich. Die Bedingungen für ein SM-Studio wären ideal. So ideal wohl nicht, die Innenausstattung zu karg. Es gab jedenfalls keine Mitbewerber. Sie hätten ja jeden ausstechen können. Träumen Sie weiter. Der Erbauer muss ein Verrückter gewesen sein. Über den weiß ich nichts. Ich kenne nur seinen Namen. Er muss hier bis zu seinem Tod gewohnt haben. Wurde mir so gesagt. Ich habe nicht nachgeforscht. Herne. Einen dreisten Trickdiebstahl leisteten sich zwei Unbekannte, die in Herne als die Tatortkommissare Tanner und Schimanski auftraten. Abends gegen 20.45 Uhr stellten sie sich an der Wohnungstür einer 38-Jährigen als die bekannten Fernsehkommissare vor. Sie verwickelten die Frau in ein Gespräch über ihre Tochter. Schlussendlich ließen sie sich einen Radiorekorder aushändigen, der angeblich sichergestellt werden müsse. Anschließend verschwanden beide. Unerkannt. Doch nicht unerkannt. Wie? Die 38-Jährige hat sich ja wohl erkannt. Wen hat sie erkannt? Die beiden Fernsehkommissare. Du meinst die Schauspieler? Eben nicht die Schauspieler. Soeben hat mich ein Fax aus Höxter erreicht. Ich lese es Ihnen vor. Liebe Frau Dünker, liebe Kollegen, das Gewitter war nur ein Vorwand. Ich habe mich ausgeklinkt, um mir die Satzung vorzunehmen. Ich werde meine Mitarbeit erst dann fortsetzen, wenn der Abstimmungsmodus geklärt ist. Für mich war Windhöfels Auskunft unbefriedigend, geradezu kläglich. Ich werde mich also, um ein Dichterwort abzuwandeln, an dem mittelmäßigen Lustspiel der Stiftungswelt vorerst nicht mehr beteiligen. Dr. Günther Vosswinkel. Ja, so ist er. So war er immer. Genau so. Trick 17, die doppelte Ausrede. Die zweite, straf, die erste, Lügen. Stimmt aber genauso wenig. Den wahren Grund nennt er ohnehin nicht. Ich schätze dem, es heute schlicht zu heiß und Höxter. Wahrscheinlich mixt er sich eine kalte Ente und liest sein Krimi. Meine Herren, fahren wir fort. Top 2 Technikprobleme. Herr Küfer, bitte. Wie? Hab ich nicht verstanden. Ich weiß, Sie müssen zum Zahnarzt. Ach so, Sie rufen aus der Praxis an. Wir kommen zurecht. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kann Sie kaum verstehen. Ich halte mir schon mein Ohr zu. Sie kommen später. Aber es muss wirklich nicht sein. Ich muss abbrechen. Wir haben wieder mal die Außengeräusche im Haus. Ich verstehe Sie nicht. Ich lege auf. Nein, das war der falsche Regler. Soll nicht wieder vorkommen, Frau Krüger. Jetzt überwinde dich. Nein, kommt nicht in Frage. Du musst mit dem Mann hier noch zusammenarbeiten. Er hat mir den Schulmeister versprochen. Er hat sein Wort nicht gehalten. Ich kenne ihn nicht mehr. Wie kann man nur so nachtragend sein? Er wird seine Gründe gehabt haben. Vielleicht ist die Produktion ja gar nicht zustande gekommen. Weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Er ist längst nicht mehr im Amt. Du bist viel zu alt für den Schulmeister. Lass die Geschichte auf sich beruhen. Hör auf, ihn zu verleugnen. Spiel du dich nicht als Friedensengel auf, verleugnen. Du hast den Oberst der Alten verleumdet. Knödeln ist ein Todesurteil. Hiermit entschuldige ich mich bei dir, Karl Wilhelm. Ich versichere dir, es tut mir aufrichtig leid. Ohohoho. Anna fällt auf die Knie. Sie hat ihren versöhnlichen Tag. Hoffentlich ist der Oberste Eiken jetzt eingeschaltet. Er reagiert nicht. Naja. Meine Güte. Hier ist jeder mindestens einmal am Tag pikiert. Das ist systembedingt. Wo alles offen passiert, bleibt es nicht aus. Man müsste sich gegenseitig Geschichten erzählen. Vom Cottbuser Postkutscher. Oder schweigen. Das würde auch vernommen. Schweigen? Vernommen, registriert, kommentiert und garantiert falsch interpretiert. Sie ist vorsinnflutlich, ja, gebe ich zu. Aber ich empfinde es nicht als störend. Diese mickrige Gegensprechanlage stört Sie nicht? Für mich liegt gerade in der Unzulänglichkeit die Herausforderung. Mal davon abgesehen, dass wir ja alles, was wir uns vorgenommen haben, mit unserer Technik realisieren können. Ach, das dauernde Geschepper und Geschnarre, das soll eine Herausforderung sein? Eine Plage ist das, wenn man Dienst hat. Wir müssen unbedingt nachrüsten. Herr Querfurt, Sie verkennen die Situation. Sie reden abfällig von Gegensprechanlage. Aber selbst die würde unseren Anforderungen genügen. Das Spieltechnik sucht Nutzer, wollen wir doch gerade nicht mitspielen. Unser Grundsatz gilt hoffentlich auch für Sie noch, Nutzer sucht Technik. Ich träume mal. Die Regie, die Koordination wird eines Tages überflüssig sein. Vielleicht früher, als wir denken. An ihre Stelle werden intelligente Maschinen treten. Maschinen mit Auge, Ohr, Gedächtnis, Gefühl, kurz Maschinen mit Seele. Ich weiß, das kommt Ihnen utopisch vor, aber ich sage Ihnen, daran wird gearbeitet, weltweit. Vorschlag? Wir warten, bis so ein Wesen auf dem Markt ist und bezahlbar wird. Dann führen wir die Diskussion über neue Technik. Bis dahin behalten wir die alte. Ach, Fantasterei, Herr Küfer. Bleib so auf dem Teppich. Maschinen mit Seele, Wesen. Die könnten ja getauft werden und müssten dann auch Kirchensteuern zahlen. Idiotie, hören Sie doch auf. Klar dürfen Sie nachfragen. Was heißt dürfen? Fragen Sie. Dieser Herr Querfurt sprach vorhin von einem Gast. War das eine Anspielung auf mich? Sie sind doch heute unser Gast. Haben Sie häufiger Gäste? Aber selbstverständlich. Gäste können uns wertvolle Impulse geben. Wir wollen ja nicht im eigenen Saft schmoren. Anregungen, auch Kritik, sind uns jederzeit willkommen. Außerdem sind die meisten Gäste, wie ich es auch von Ihnen erhoffe, Multiplikatoren. Wir wollen natürlich die Stiftung bekannt machen. Ja, das lässt sich nachvollziehen. Hamburg. Hamburg. Die Anhänglichkeit an seine Knastbrüder ist einem 31-jährigen Ausbrecher in Hamburg zum Verhängnis geworden. Der Mann war zu einem Radiosender in der Hansestadt gegangen, um seinen ehemaligen Mitinsassen Grüße über den Äther schicken zu lassen. Während ihn der Polizeireporter des Senders in ein Gespräch verwickelte, verständigte ein anderer die Polizei. Ha, naiv. Finde ich nicht. Findest du nicht? Vielleicht wollte er es so. Ausbrechen und sofort wieder eingebuchtet werden? Ausbrechen, zum Sender gehen, Grüße übermitteln, abgeholt werden, zurückkehren und die Kollegen fragen, na, wie war ich? Das kann nicht unwidersprochen bleiben. Der Mann war genau das, was Frau Brakelmeier sagte, naiv. Es hieß nämlich in der Meldung, Grüße über den Äther schicken zu lassen, nicht selbst zu schicken. Alle Achtung, jetzt spricht der Journalist aus Ihnen. Warum korrigiert denn niemand den Herrn Richter? Sie haben ihn ja korrigiert. Ja, Berufsethos. Wie ich schon sagte, das verliert sich eben nicht. Herr Bauklohe, Ihr Bericht. Danke. Ja, ich habe am Wochenende ein Gespräch mit Lutz Rösmann geführt. Lutz Rösmann war früher ein Kollege von mir. Er ist noch im Dienst. Dr. Vosswinkel kennt ihn übrigens auch. Herr Rösmann interessiert sich sehr für die Stiftung. Im Laufe unseres Gespräches entwickelte er eine Idee. Wir könnten doch eine Dokumentation erstellen. Kommunikations- und Arbeitsabläufe. Am besten einen Tag in der Stiftung aufzeichnen. Ziel könnte eine Sendung sein. Ideal fände er es, wenn wir auf jede Kommentierung verzichten würden. Moment, Herr Bauklohe, haben Sie ihn über unser schrottreifes Equipment informiert? Sie werden sich wundern. Er fand, darin könne ein besonderer Reiz liegen. Höre ich richtig, Herr Bauklohe? Sie halten unseren Krempel jetzt schon für öffentlichkeitstauglich? Aber ja, außerdem PR, Herr Küfer. Kostenlos. Ich finde das Projekt sehr bedenkenswert, Herr Bauklohe. Bleiben Sie am Ball. Herr Windhöfel, zu Ihrer Information. Lutz Rösmann hat vorhin angerufen und sich für heute Nachmittag angesagt. Wenn man vom Teufel spricht. Was höre ich? Dokumentation? Ein Tag in der Stiftung? Dann sind wir ja auch dabei. Schön. Ich habe kein gutes Gefühl. Sie wollen die Stiftung bekannt machen. Die Kollegen und die Presse, was glaubst du, werden die über uns verbreiten? Die beiden Alten haben es nötig. Oder noch schlimmer, die kriegen den Hals nicht voll. Bruno, du liest, seit ich dich kenne, keine Kritiken. Und die Kollegen hören kein Radio. Also, was soll's? Ich sehe die Schlagzeile vor mir. Filmdiva nagt am Hungertuch. Jetzt gibt sie schon den Pausenclown. Du alter Zausel. Freu dich doch, dass du endlich mal wieder im Radio zu hören bist. Wir haben nicht geschlampt. Wir haben unser Bestes gegeben. Also, was soll uns passieren? Eine verführerische Idee. Die Arbeitsmethode spricht für sich selbst. Clever, dieser Herr Bauklohe. Hut ab. Mit einer Radiosendung, noch dazu betreut von Lutz Rösmann, können Sie mit einem Schlag alle Spekulationen über die Stiftung und über Ihre Person beenden. Meinen Sie? Ich wage ja die Prognose, Ihr System ist übertragbar. Elektroakustische Interaktion. Kommunikation, Herr Schnurbusch. Ich denke an Menschen, die vorübergehend oder auf Dauer in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Sie müssen nicht einsam bleiben. Sie können sich, wann immer Sie wollen, an Ihresgleichen wenden. Nehmen Sie zum Beispiel Altersheimbewohner, Patienten in Krankenhäusern, Gefängnisinsassen. Die könnten dank Ihres Systems in ein permanentes Gespräch eintreten. Auf die Weise könnten einmal im ganzen Land Orte der freien Rede, Stätten des Meinungs- und Erfahrungsaustauschs entstehen. Sie klingen plötzlich sehr euphorisch, Herr Schnurbusch. Eine so schlichte Idee. Und welche Möglichkeiten. Faszinierend. Sie vergessen die Schauspieler. Die Schauspieler? Bei uns spielen sie die Hauptrollen. Das höre ich anders. Gerade mit deren Part habe ich meine Schwierigkeiten. Ihr Autor, denke ich, unterfordert die beiden. Frau Brakelmeier und Herr Richter sollen sich eines Tages ohne Text an der akustischen Kommunikation beteiligen. Das ist unser Ziel. Der Autor dünnt ihre Rollen schon mehr und mehr aus. Aber Sie hören es ja, die beiden ziehen noch aus dem dürresten Reisigsaft. Für mich bleiben Sie außen vor. Schade. Vielleicht versuchen Sie es mal mit einem anderen Autor. Wissen Sie, was ich glaube? Aus Ihnen spricht der glühende Verehrer von Anna Brakelmeier. Ich würde Sie und Herrn Richter gern persönlich kennenlernen. Sehr gern. Die beiden verlassen, wenn sie keinen Text mehr haben, sofort das Haus. Sie brauchen ihre Ruhe. Wir respektieren das. Schade. Frau Brakelmeier hätte ich zu gern etwas gefragt. Sie erinnern sich, sie sprach von einem alten Grammophon. Ich bin Sammler. Es hätte mich interessiert, ob das noch eins mit Trompetenarm war. Danach müssten Sie den Autor fragen, Herr Schnurbusch. Ach, die Eltern, das Grammophon, Cottbus, alles Rollentext? Frau Brakelmeier ist keine Cottbusserin. Ich dachte, als Ihr Verehrer wüssten Sie das. Sie stammt aus Bad Salzuflen. Meine Herren, ich kann Ihnen auch das zweite Fax aus Höchster nicht ersparen. Ich lese es vor. Liebe Frau Dünker, liebe Kollegen, ich warne vor Lutz Rösmann. Was? Der Mann ist ein Riese, wenn es um Versprechungen geht, schrumpft aber augenblicklich auf Zwergengröße, wenn man mit ihm zur Sache kommen will. Bauklos Vorstoß, gut gemeint, aber voraussichtlich chancenlos. Querfurz zu Thiesen gegen mich geschenkt. Ha. Frau Dünker, kappen Sie endlich die Leitung nach Höchster. Ich bin übrigens ebenso wenig fündig geworden wie Windhövel. Aha. Ein weiteres Fax geht an den Beirat, Dr. Günther Vosswinkel. Der alte Schlingel hört frech mit und sagt kein Piep. Das war Absicht, meine Herren. Wie ich Dr. Vosswinkel kenne, hätte er sonst auf einem Protokoll bestanden. Dieser Dr. Vosswinkel irrt. Lutz Rösmann ist ein angesehener, zuverlässiger Fachmann. Ich werde ihn ja heute kennenlernen. Vielleicht können Sie ihn ja sogar für Ihre Stiftung gewinnen. Er würde durchaus hierher passen. Bis zu seiner Pensionierung dürfte es nicht mehr lange hin sein. Fragen Sie ihn mal. Ich beende die Schaltkonferenz. Schade. Gott sei Dank. Ihren seltsamen Verlauf entschuldigen auch die tropischen Temperaturen nicht. Ich bedanke mich bei Ihnen und grüße trotz allem den Zuhörer in Höxter. Frau Dünker, wir haben Ihnen heute manches zugemutet. Wieso? Sie ertrugen es mit Gelassenheit. Meine Honneurs. Bitte trennen Sie uns. Das war's wohl. Nein, nein, die Schauspieler werden auch noch ein kleines Finale haben. So ist es jedenfalls bei uns üblich. Übrigens, Sie erwähnten mal, dass Frau Brakelmeier und Herr Richter auch Textpassagen aus der Literatur sprechen. Das kam gelegentlich schon vor. Ich habe mir etwas überlegt. Nehmen wir an, eine Einrichtung, sagen wir ein Altersheim, übernehme ihr System. Was läge da näher, als an so eine Übernahme die Bedingung zu knüpfen? Es müssen auch ein oder mehrere Schauspieler verpflichtet werden. Ohne Schauspieler ist das System nicht zu haben. Verstehen Sie? Ich denke da an Lesungen. Immer dann, wenn die Interaktion stockt, springen die Profis mit einer Geschichte ein. Kommunikation. Wie? Ach so. Stellen Sie sich vor, die Menschen erörtern ihre Belange, ihre Themen. Und immer wenn ihnen der Stoff ausgeht, wissen sie, es wird ihnen etwas vorgelesen. Herr Schnurbusch, es verblüfft mich zu hören, wie es in Ihnen arbeitet. Ich will Ihnen sagen, was mich an Ihrer Idee reizt, was mir beinahe den Atem nimmt. Es ist die erkennbare Absicht, dem Zeitgeist zu trotzen. Alle Welt dringt zum gigantischen Verbund. Ihre Stiftung setzt auf die kleine Einheit, den Mikrokosmos. Alle Welt will sich mit aller Welt über alles und jedes austauschen. Ihre Stiftung bringt Menschen ins Gespräch, die sich in derselben Lage befinden. Alle Welt ist süchtig nach Information. Ihre Stiftung fördert Intimität zwischen Menschen und damit die Intensität ihrer Beziehungen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Herr Schnurbusch, ich könnte es nicht besser. Die Konferenzleute dürften weggeschaltet sein. Sie sind es. Dann kann ich es dir jetzt sagen. Ich finde es albern, jemand wegen einer uralten Geschichte nicht mehr kennen zu wollen. Wer weiß, ob der Mann sich überhaupt noch an diesen dummen, grabischen Schulmeister erinnert? Ich erinnere mich, das genügt. Absurd. Weiß nicht, ob die Produktion stattgefunden hat, weiß demzufolge auch nicht, wie sie geworden ist, falls sie stattgefunden hat. Vielleicht war sie so schlecht, dass du dich hättest schämen müssen, wenn du mitgewirkt hättest. Du baust diesen Mann doch auf mit deiner Missachtung. Merkst du wohl gar nicht. Wenn ich ihn hier nicht erlebt hätte, müsste ich doch denken, er war der bedeutendste Regisseur damals, so wie du dich aufführst. Als wäre das eine Riesensache gewesen, von ihm besetzt zu werden. Das glaubst du doch selber nicht. Ja, Frau Krüger, ich wäre gern noch einmal Gast in Ihrem stillen Haus. Still war's eigentlich gar nicht, nur in den Pausen. Nein, auch nicht. Wir haben uns ja sehr angeregt unterhalten. Akustische... Kommunikation. Richtig. Das Zauberwort hält mich gefangen. Doch ich wünsche mir, dass Sie mich mal wieder einladen. Ich könnte mir vorstellen, dann sogar auch mitzuwirken. Aber Herr Schnurbusch, Sie wirken bereits mit. Ich? Deshalb habe ich Sie eingeladen. Als Mitwirkenden? Als was denn sonst? Wurde unser Gespräch etwa aufgezeichnet? Es wird aufgezeichnet. Das ist eine Falle, Frau Krüger. Das können Sie mit mir nicht machen. Das ist ein Vertrauensbruch. War das verdammte Ding etwa die ganze Zeit offen? Nur in den Momenten, die Sie als Pausen erlebt haben. Arglistige Täuschung ist das. Ein eklatanter Eingriff in meine Privatsphäre. Ich verlange, dass das Band sofort gelöscht wird. Andernfalls werde ich juristische Schritte einleiten. Nun mal langsam, Herr Schnurbusch. Erstens ist das, was Sie mit dem Mikrofon anstellen, Sachbeschädigung. Und zweitens haben Sie, wie jeder Mitwirkende, ein Papier unterzeichnet. Habe ich nicht. Haben Sie doch. Wann soll ich das denn unterschrieben haben? Gleich als Sie diesen Raum betraten, habe ich es Ihnen vorgelegt und Sie haben unterzeichnet. Als ich diesen Raum betrat, war ich noch gar nicht aufnahmefähig. Da war ich in einem totenstillen Haus herumgeirrt. Da stand ich noch unter Schock. Ehrlich gesagt, ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Und Ihre Wandlung noch weniger. Ich will, dass das Band gelöscht wird. Warum denn bloß? Weil ich meinen guten Namen nicht hergebe für so eine Klamotte. Moment. Eine Klamotte machen Sie jetzt daraus. Berlin. Der Stechmücke hat ein Berliner Radiosender den Kampf angesagt. Ein dem Programm beigemischter Ultraschallton soll die Biester in die Flucht schlagen, wie Radio Energy gestern ankündigte. Der 12-Kilohertz-Ton, der für Menschen nicht hörbar ist, soll Mücken so nervös machen, dass sie sich zumindest nicht in der Nähe des Radios aufhalten mögen. Hast du noch Text? Nein. Du noch? Noch einen Satz. Sag ihn. Vielleicht ist das ja die Zukunft des Radios. Es schweigt und vertreibt die Mücken. Frau Krüger, unser Autor ist eingetroffen. Dem Armen hat man gleich zwei Zähne gezogen. Er kann nicht sprechen. Muss er ja nicht. Er soll die Bänder abhören. Es kann nicht wahr sein. Sie machen mir nicht weiß, dass Sie nicht wussten, was Sie unterschrieben haben. Mitarbeit. Eben. Aber nicht Mitwirkung. Ich nahm an, ich kann meine journalistische Kompetenz einbringen. An Mitwirkung habe ich ganz und gar nicht gedacht. Jetzt muss ich Sie aber fragen, was haben Sie eigentlich über die Medienstiftung Bönninghausen recherchiert? Es stand für mich fest, sie kann nur ein Bluff sein. Sagen Sie bloß, Sie haben sich hier als Detektiv versucht. Ich wollte die Wahrheit ans Licht bringen. Die Wahrheit ist, bei uns bedeutet Mitarbeit Mitwirkung. Wer die Räume in unserem Haus betritt, hört die anderen und wird selbstverständlich von den anderen gehört. Außer er schaltet ab. Jeder Sender ein Empfänger, jeder Empfänger ein Sender. Brecht, ja, aber das blieb ein frommer Wunsch, unerfüllbar. Deshalb musste ich den Verdacht haben, da stimmt doch was nicht. Sie haben erlebt, dass es stimmt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich erlebt habe. Sie haben es erlebt, Sie haben gestaunt, Sie haben uns gerühmt in den höchsten Tönen. Ich traute meinen Ohren nicht mehr. Sie haben mich hereingelegt. Sie sind ein miserabler Schauspieler. Ich bin überhaupt kein Schauspieler. Aber Sie haben Ihr Schmierentheater abgeliefert. Es tut mir leid, das so ausdrücken zu müssen. Ich kann nicht mal mehr über Sie schreiben. Warum nicht? Ich hätte nichts dagegen. Sie haben die Bänder. Ich bin angeblich Mitwirkender. Ein kritisches Wort und Sie zögen Ihre Trümpfe. So schreibt er und so hat er hier geredet. Ah, jetzt verstehe ich. Deshalb Ihre Wandlung. Dann kommt auch noch der Rösmann. Wie ich den kenne, hat er keine Skrupel, sowas zu senden. Aber ich verspreche Ihnen eins. Ich gebe nicht auf. Das merke ich. Seien Sie sicher. Eines Tages werde ich beweisen können, dass Ihre Stiftung eine Mogelpackung ist. Stiftung! Ich lache mich scheckig. Wahrscheinlich hat sich Ihr zahnloser Autor den Unfug ausgedacht. Wahrscheinlich ist dieses Haus ein Stift für pensionierte Radioleute, denen nichts Besseres mehr einfällt, als mit ihren Gästen böse Scherze zu treiben. Ich kann nur hoffen, dass der Rösmann nicht auch in ihre Falle tappt. Hätte ich das Haus bloß nie betreten! Schnurbusch, Schnurbusch, wie erbittert sind Sie gegen uns, die Ihnen einen so kolossalen Auftritt ermöglicht haben. Frau Krüger, der erwartete Herr Rösmann ist eingetroffen. Ich sag's ja immer, wenn man vom Teufel spricht. Medienstiftung Bönninghausen. Hörspiel von Ernst Gittmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren Anna Brakelmeier, Gisela Uhlen, Bruno Richter, Manfred Steffen, Frau Krüger, Gustla Lenke, Herr Schnurbusch, Jürgen Thormann, Sprecher Oberste Eiken, Karl-Heinz Gabor, Frau Dünker, Margarete Salbach, Küfer, Heinz Meyer, Bauklohe, Alois Gag, Querfurt, Heinz Schimmelpfennig, Dr. Vosswinkel, Henning Schlüter, Windhövel, Alf Marholm. Ton, Roland Seiler, Schnitt, Regina Kraus, Regieassistenz, Holger Heddendorp, Regie, Hermann Naber. Produktion Südwestrundfunk 1999.